Wir tragen den fliegenden Adler am Rock, im Herzen die Treue und Ehre, die Liebe zum Volk und den Glauben an Gott, den Willen zur Waffe und Wehre. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland. Wir tragen die Waffen und trotzen dem Feind, die einst im vergangenen Kriege. Und wenn auch die Welt sich zum Kampfe vereint, Kameraden, wir werden noch siegen. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland. Und ruft uns der Himmel zum letzten Appell, legt wohl unsere Schirme und Waffen, die Sonne der Zukunft, sie leuchtet uns hell und neue Geschlechter schaffen. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland. Wir sind Soldaten, wollen Soldaten sein und bleiben, treue Kameraden, die da streiten fürs Vaterland.